Für einen Engländer war ja ein Krieg etwas im Grunde genommen Normales. Und ein Krieg mit Deutschland allemal. Schließlich war der letzte ja gerade knapp 20 Jahre her. Das konnte jemand dort nachvollziehen. Aber dass da jemand vor ihm im Büro saß, ein Deutscher, in Breslau geboren, nicht prominent, kein Name, Journalist halt, als junger Mann einer von vielen. Auch ob man Jude war oder nicht, spielte in diesem Zusammenhang gar keine Rolle. Vor diesem Menschen da, Staatsbeamter, der er war, auf Her Majesty's Government, saß da ein Deutscher. Wieso saß der da? Weil er gegen Hitler war? Auch der Beamte, der da saß, konnte doch gegen die Regierung Chamberlain oder gegen die Regierung Churchill sein. Aber er war eben Engländer und von daher war alles so einfach. Und wenn man ihm dann sagte, man ist Jude. Aber das macht doch nichts. Hier in London laufen doch auch Katholiken und Protestanten und Juden und Mohammedaner und Hindus herum. Alle durcheinander und die sind alle Engländer. Und Deutsche sind Deutsche. Das war kaum jemand begreifbar zu machen, dass da einer deutscher Herkunft aus Berlin gekommen war. Und er war kein Feind Englands im aktuellen Kriegssinn. War kein feindlicher Ausländer. Das zu kapieren war für diese Leute praktisch unmöglich.